Als letztes hast du die Aufgabe, mein Haus zu finden. Jetzt wirst du die Sankromisch entdecken, die dich daran hindern, zu Ganon zu gelangen. Gehe mit meinem Segen.